Hallo, hier ist Daniel Ginzek und ihr hört das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat by Nort in the complete defense. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio, liebe VfL-Fans. Ja, 2-1 gewonnen in Augsburg. Das sah doch schon mal sehr, sehr gut aus, natürlich unter ganz, ganz merkwürdigen Umständen. Das Ganze werden wir natürlich auch hier nochmal thematisieren im Wölferadio. Blicken auf die Partie gegen Dortmund und das, was auch der VfL vorhat. Und da habe ich einen besonderen Gast heute in der Sendung. Endlich mal wieder unseren Stadionsprecher Georg Pütsch. Auf dem Weg nach Europa. VfL hat jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit, Kevin Bauer fasst sich ein Herz da, ist immer noch am Ball auf der rechten Seite, aber muss gegen zwei Augsburger ran, legt sich den Ball jetzt schön lang wunderbar, ist im 16er, bringt ihn rein. Und Tor! Tor! Tor! Da sind wir! Tor! Daniel Ginzek! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Der Daniel! Die ganze Zeit sieht man ihn nicht nach seiner Einwechslung und dann ist er da in der Nachspielzeit. Das gibt's doch gar nicht. Macht der VfL Wolfsburg hier das 2-1. Aber was für eine Energieleistung von Kevin Bauer. Bruder, haben wir ihn ein bisschen gescholten, aber da geht er an drei Mann gleich vorbei, behauptet den Ball körperlich da auf, total auf der Höhe, an Udokai vorbeigeflankt, an Jedwai und dann ist es Ginzek. Ja. Einfachste Tor, was bombig. Er dieses Jahr schießen wird. Bombig. Wahnsinn. Also ganz ehrlich, liebe Freunde, ich habe damit nicht so ganz gerechnet jetzt hier, dass der VfL Wolfsburg noch den Big Point, den Lucky Punch ansetzt in der Nachspielzeit. Aber das spricht für diese Mannschaft, dass man sich da jetzt auch nicht die Butter vom Brot nehmen lässt und auch tatsächlich auf Sieg geht. Und das hat man gesehen an dieser Willensleistung, an dieser Energieleistung von Kevin Mbabu, der sich da durchtankt, wie André sagt, gegen drei Leute, ja fast eigentlich zu offensiv. Und normalerweise bleibst du da hängen und denkst so, ach komm ey, warum machst du das, warum rennst du in die Gegner rein? In dem Fall zahlt sich das aus und geht dann in den 16er und bedient mustergültig Daniel Ginzek am langen Pfosten. Ja, der Stürmer, der aus dem Nichts kam, möchte ich mal sagen, weil Daniel Ginzek nach seiner Einwechslung wenig auffällig gewesen bisher. Ist auch egal, wenn er hier das entscheidende Tor macht. Ja, war nur auffällig, als wir ihn mit Adnan Memedi verwechselt ja. haben. Ja, da war die Laune natürlich gut bei Wölferadio Arena Live. Wer es gehört hat, am vergangenen Samstag aus dem Fanhaus das erste Mal live übertragen. Und ja, das ist auch für uns eine merkwürdige Geschichte gewesen, da so ja, kalt aus dem Nichts zu kommen, in Anführungsstrichen. Und ja, das Drumherum, die Stimmung, die Atmosphäre, die wir sonst natürlich auch immer rüberbringen können über die Außenmikrofone, dass das natürlich komplett jetzt wegfällt. Und man sitzt da, um das auch mal kurz zu beschreiben, schaut auf eine Leinwand, kommentiert da das Spiel, um diesen Service, um das auch natürlich auch anbieten zu können für euch VfL-Fans. Denn es haben ja auch nicht alle Sky, das darf man ja nicht vergessen. Und es haben auch nicht immer alle die Möglichkeit, in eine Kneipe oder zum Kumpel zu gehen momentan, wo das ja auch alles gar nicht so richtig erlaubt ist. Insofern waren wir natürlich sehr froh, dass wir das auch alles fortsetzen konnten und dass wir ja Glück hatten, dass wir da dann auch den Fansaal dann okkupieren konnten für uns, die technischen Möglichkeiten und alles Weitere dann auch geklärt werden konnten, dass wir da euch weiter Wölferadio Arena live anbieten können. Aber natürlich, wenn dann so ein Ding passiert wie in der letzten Minute, dann ist es natürlich eine geile Geschichte. Also jetzt auch egal, ob da jetzt Zehntausende geschrien haben oder nicht. Ja, ich glaube, ich spreche dafür André mit. In dem Moment, da waren wir echt gut drauf. Das hat was bei uns freigesetzt in dem Moment. Ich glaube, das hat man auch gehört. Es war wichtig, da jetzt dann auch nochmal den Punkt oder die zwei Punkte mehr mitzunehmen. Denn ich sage es auch ganz ehrlich, ein Unentschieden nach dem Spielverlauf, so wie die Augsburger aufgetreten sind, also ganz ehrlich, das wäre ein bisschen wenig gewesen, fand ich. Also rein vom Sportlichen her, jetzt wenn wir mal den ganzen anderen Krams da mal auslassen, ja, rein sportlich war es dann ein verdienter Sieg, den der VfL da mitgenommen hat, verdiente drei Punkte. Ich glaube, da können wir dann unterm Strich auch gar nicht so sehr meckern, was das Sportliche angeht. Bis auf eine kleine Phase direkt nach Wiederanpfiff, wo der Gegner nochmal alles versucht hat und dann auch hier über zwei Standardsituationen, einmal zum zum Erfolg kam durch das Eigentor von Jay Brooks, war für mich ein Eigentor. Also ob der da jetzt weiter Ding dann noch über die Linie stochert oder nicht, ja, gönne ich ihm das Tor. Aber eigentlich der Fehler ist natürlich ganz klar vorher, auch mit dem Eigentor. Und wenn wir dann nicht den VAR auf unserer Seite gehabt hätten, dann hätte es nochmal düsterer ausgesehen. Weil dann wäre ich sehr gespannt gewesen bei der destruktiven Spielweise der Augsburger, wo wir auch lange Zeit nicht immer die Lösungen gefunden haben, ob es dann nochmal vielleicht anders hätte ausgehen können, für die Augsburger dann gelaufen wäre. Aber zum Glück stand er da im Abseits. Ich muss der Fairness halber aber eigentlich sagen, liebe Freunde, ganz ehrlich, das Ding hätte Castells auch bei freier Sicht nicht gehalten. Also aus der Entfernung, das wird da reingewuchtet, da hast du gar keine Chance. Felix Udukay, ausgerechnet wäre es auch noch gewesen, der da laufen gelassen wird. Und das ist, also jetzt, ja gut, der VAR kann das so interpretieren, der Schiedsrichter hat es ja doch entsprechend so gepfiffen, dass da Castells im Sichtfeld einer stand, abseits strafbar, aber ja, auch wenn er da keiner gestanden hätte oder wenn da meine Urgroßmutter gestanden hätte oder ein Chihuahua, scheißegal, wenn der Castells freie Sicht gehabt hätte, der wäre auch drin gewesen. Also Glück gehabt an dieser Stelle und dann können wir auch sagen, boah, die drei Punkte waren dann letztendlich dann auch hart erkämpft, nicht glücklich, aber wir haben eine Phase gebraucht, wo wir dann auch das Ganze überstehen mussten, denn das hätte auch dann ganz böse mal schnell in die andere Richtung laufen können. Ansonsten, was bleibt vom Spiel zu sagen? Klar, das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, die merkwürdigen Umstände habe ich auch ja, nochmal angesprochen. Ich glaube, es ist auch für die Mannschaften nicht einfach gewesen. Das hat man teilweise auch gemerkt, war so eine Abtastphase am Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Da haben ja sehr, sehr viele drauf geschaut nach dem Motto, wir machen jetzt erstmal einen Sicherheitspass, wir spielen mal hinten rum. Ich fand, der VfL hat dann sehr, sehr schnell das Kommando übernommen, haben halt ja, eher agiert wie eine Heimmannschaft, dominant, Augsburg sehr defensiv, zwei eng gestaffelte Viererketten, die da drauf geschaut haben. Und natürlich macht es auch weniger Spaß, sagen wir mal ganz ehrlich, ja, also das macht es weniger Spaß zuzugucken, wenn die das ganze Flair drumherum auch nicht da ist. Also es ist dann natürlich auch schwer, da entsprechend Emotionen dann zu entwickeln und nicht das so nebenbei laufen zu lassen, wie, was weiß ich was, das Achtelfinale bei der Schachweltmeisterschaft. Klar, das kann ich auch alles nachvollziehen und auch so Geschichten wie, dass da, ja, ich sag mal, eine Gemenge Fans auch nicht das nachvollziehen können, dass unter diesen Rahmenbedingungen da gespielt wird. Das kann ich alles auch verstehen und tatsächlich nachvollziehen. Aber, und da sage ich jetzt mal ganz ehrlich, keiner hat irgendwie ein Bestreben danach, und das haben diese ersten Geisterspiele ganz klar gezeigt, das Ding zukünftig ohne Zuschauer stattfinden zu lassen oder dass da der Fan nicht wichtig ist oder so. Ich glaube, das sind so Punkte, die da auch im Hinterkopf durchaus dann immer sein müssten. Weil eins ist ja, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich geworden, das wirkt nicht. Also selbst wenn man jetzt bei allem, bei aller Kommerzialisierung, bei allem, wie auf den modernen Fußball geschaut wird, und weil immer gesagt wird, ja, der Fan ist da irgendwie ja, Klatschvieh in Anführungsstrichen, aber man merkt deutlich, wie sehr dieses Produkt leidet, ob jetzt da die Bundesliga spielt oder ob es die Landesliga Südwest ist, interessiert, glaube ich, ja, was die Stimmung jetzt angeht, oder kannst du jetzt nicht so einen großartigen Unterschied da feststellen. Und da bin ich jetzt echt der Meinung, das kann jetzt auch kein Dauermodell sein. Hier geht es jetzt erstmal darum, glaube ich, die Saison irgendwie über die Bühne zu kriegen. Und da muss man natürlich auch mal schauen, wie man dann schnellstmöglich wieder Zuschauer ins Stadion bekommt. Natürlich unter allen Beachtungen der Vorschriften und Regeln und der Gesundheitssicherung. Aber das kann nicht das Ziel sein, dass wir uns jetzt bis alle Ewigkeiten da jetzt so auf diese Spiele da einstellen. Denn es macht definitiv weniger Spaß. Es löst weniger Emotionen aus. Und insofern, ja, ich glaube, das ist allen Beteiligten, auch denen, denen man immer vorwirft, dass es nicht auf die Fans oder auf die ja, Zuschauer ankommt. Ich glaube, das ist denen auch sehr, sehr deutlich bewusst. So viel dazu. Deswegen kommen wir jetzt mal wieder zurück zum Sportlichen und schauen dann auch mal darauf, wie der VfL sich geschlagen hat. Insbesondere natürlich hören wir gerne jetzt noch mal rein in die Reportage bei Wölfe Radio Arena Live. Denn wir haben ja da ein sehr, sehr schönes Tor gesehen. Das zweite war schon sehr, sehr schön. Das muss man ganz klar sagen. Super Einzelleistung von Kevin Mbabu, der sich da durchgesetzt hat. Und ja, dann brauchte Ginzek nur das Beinchen hinhalten, sagen wir es mal so. Aber das erste Tor, wo der VfL sich ja dann auch ein spielerisches Übergewicht in der ersten Halbzeit ja, erspielt hatte, da muss man ganz ehrlich sagen, das war schön gemacht. Also gerade auch von dem Außenverteidiger von Ottavio, da sofort dann auch zu schauen, normalerweise eine Halbfeldflanke meistens nicht so von Erfolg gekrönt, aber in dem Moment sieht er halt, und das muss, glaube ich, auch eine einstudierte Variante, auch ohne Wout Weghorst da den Weg direkt in die Mitte zu suchen, sonst wäre das, glaube ich, nicht so passiert, dass Ottavio dann gleich den Flankenweg sozusagen wählt und dann super eingelaufen von Renato Steffen. Das hören wir uns jetzt auch nochmal an, hier von Wölfe Radio Arena Live. Und jetzt über die linke Seite Ottavio, Ball in die Mitte und Kopfball, Chance, Tor! Das von das Kopfballungeheuer. Renato Steffen. Ja, Renato Steffen macht hier das 1:0 und Kuhn Castells bald die Faust. Der VfL Wolfsburg führt hier nach 43 Minuten 1:0. Und es war ein super vorgetragener Angriff, André. Ja, viel, viel Zeit dafür die Flanke. Und da haben sie Renato Steffen komplett vergessen. Gut so 12, 13 Meter vom Tor. Und dann, diesmal hat er keine Rücklage, trifft voll gemacht mit der Stirn. Also ganz ehrlich, das ist ja Wahnsinn, dieser Kopfball von Renato Steffen. Wenn du vor dem stehst, dann denkst du, oh, der geht dir nur so ein bisschen bis zur Schulter, ja. Und dass der so eine Sprungkraft hat, dass der so einen Kopfballwucht hat und haut das Ding links in den Winkel rein und keine Chance für den Augsburger Keeper. Und es steht 1:0 für den VfL. Und rechts von mir hier neben der Leinwand hängt das Mannschaftsfoto vom VfL, von der Oberligamannschaft 88, 89. Und ich glaube, ich sehe Trainer Horst Rubisch, wie er lächelt auf diesem Foto. Ja, nicht nur Hotte Rubisch hat gelächelt, glaube ich, sondern ganz, ganz viele VfL-Fans nach diesem Tor. Ja, das ist natürlich auch nicht zu erwarten. Also, dass Renato Steffen da so reinbombt, ja, der da kommt von der Seite und dann macht er da wirklich eine super Bewegung und platziert den Kopfball unhaltbar. Also überhaupt Renato Steffen, ja, für mich also so ein bisschen der Gewinner der Corona-Zeit, hätte ich jetzt fast gesagt, auch vorher schon oder des Corona-Jahres, Anfang 2020 auch schon gut unterwegs gewesen, fand ich. Also unwahrscheinlich flexibel, einsetzbar, unwahrscheinlich fleißig, das war ja, was ja so sowieso seine Spielart ist. Und dann natürlich auch mit Torgefahr jetzt mittlerweile gesegnet. Schöne Butzen gemacht hat er da schon. Ich denke da an so den Zidane-Kreisel, den er da hingelegt hat. Auch schon dann anschließend mit der Pike da vollendet hat bei einem der vorigen Spiele. Aber auch natürlich jetzt dieses Kopfballtor. Und das ist etwas, und ich habe es lustigerweise tatsächlich prophezeit gehabt. Wir sind ja von Wölfe Radio Arena Live begleitet worden vom NDR am Samstag. Die haben uns ein bisschen gefilmt, während wir da dann auch kommentiert haben. Und da hatte mich dann der Kollege vom NDR vorher gefragt, wer denn heute ein Tor macht. Und ich habe gesagt, Renato Steffen. Und dann kam er dann hinterher an und sagte, ui, ja, da hast du ja mal absolut richtig gelegen. Aber nicht nur deswegen hat es mich gefreut. Renato Steffen, absoluter, ja, Sympathieträger, finde ich, auch in der Mannschaft. Einer, der sich reinhängt, der gut von der Spielweise her passt zum VfL, finde ich. Und der ja auch wirklich, ja, sich immer reinwirft und versucht immer, auch im Rahmen seiner Möglichkeiten, selbst wenn er nicht einen Glanztag erwischt, sagen wir es mal so, dann kann man trotzdem davon ausgehen, da weiß man, was man bekommt bei unserem Schweizer. Und der hat ja sich voll reingeworfen und auch am Samstag dann auch rundum, nicht nur wegen seines Tores, eigentlich ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Ansonsten, wen möchte ich noch herausheben aus dieser Mannschaft? Ein bisschen kurios fand ich von der Aufstellung her, ich glaube, das ging einigen so, dass Daniel Ginzek erstmal auf der Bank Platz genommen hat, hat ihm, glaube ich, nicht ganz so geschmeckt. Hat er ja auch hinterher sozusagen zu Protokoll gegeben. Aber wenn er immer so gekitzelt wird vom Trainer und dann das entscheidende Tor macht, ja, dann soll das natürlich so sein. Aber klar, fällt der etatmäßige Stürmer mit Wout Weghorst aus und dann sitzt er trotzdem nur auf der Bank als sein erster Stellvertreter, dann bist du da frustriert, glaube ich auch. Ich möchte auch gerne mal wissen, oder hätte mich interessiert, wie es in Robin Knoche ausgesehen hat, der Marin Pongracic dann weichen musste. Auch keine Entscheidung von Oliver Glasner, die jetzt so, ich sag mal, da, wie ein offenes Buch daherkam, sondern das hat schon durchaus Überraschungen auch bei mir dann hervorgerufen, wo ich sage, ui, das ist jetzt aber mutig, da die eingespielte Innenverteidigung in Anführungsstrichen rauszunehmen. Aber wir wissen nicht, was sich da getan hat während der Corona-Zeit, während der Corona-Auszeit. Wie hat sich das da auch verschoben im Training? Und vielleicht hat Glasner da auch andere, ja, taktische Spiele oder taktische Formationen dann auch im Kopf gehabt, wie man dann auch den Gegner bespielt und was da auch passieren muss. Pongracic insgesamt ja unauffällig gewesen, fand ich. Hat seinen Job bis auf, glaube ich, einen Part da mit dem Fehlpass eigentlich ganz gut gespielt. da kann man jetzt, glaube ich, wenig sagen, jetzt, wo dann die Reise hingeht in den kommenden Spielen, muss man, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Aber erstmal schön, dass er da seine rote Karte und dass er da so ein bisschen im Hintertreffen dadurch gekommen ist, auch von der Bewertung her bei den Fans her immer nicht so gut angekommen ist, dass das jetzt einigermaßen funktioniert hat. Und dann hoffen wir natürlich darauf, dass das in den kommenden Spielen so weitergeht, sollte er dann auch wieder aufgestellt werden. Flügelzange. Ja, und dann schauen wir nochmal auf die Zahlen, die der VfL abgeliefert hat in Augsburg. Ganz allgemeiner Natur, 16:8 Torschüsse. Da hat sich dann, zeigt sich dann schon mal so ein bisschen die Dominanz, wie ich finde. 81% Passquote ist genau das, was man auch mal ja, von meiner Seite ja auch mal fordert, dass da die Passquote über 80% liegt, um da das Spiel auch letztendlich dominant gestalten zu können. Und 56% Zweikampfquote, das sieht auch sehr, sehr gut aus. Insgesamt hat man auch, glaube ich, gezeigt, dass man relativ da souverän auch Herr des Geschehens war, sagte ich ja eingangs schon. Jetzt reden alle über unsere Flügelzange, deswegen auch der gewählte Jingle eben mit Kevin Mbabu und auch Paulo Ottavio von der anderen Seite, ja auch dann auch in den diversen Auswahlmannschaften in Anführungsstrichen des Spieltages dann vertreten. Und das durchaus zu Recht, will ich auch gar nicht Abrede stellen. Kevin Mbabu, ganz, ganz starke 78% Zweikampfquote, 76% Passquote, 10 Kilometer Laufleistung, was das angeht. Und auf der anderen Seite Paulo Ottavio auch mit 54% Zweikampfquote, 76% Passquote, pardon, und 9 Kilometer gelaufen da bis zu seiner Auswechslung, 9,8 fast 10. Also das sind alles gute Zahlen, was das angeht, beide mit einer Torvorlage. Das spricht für diese Flügelzange. Für mich war aber noch ein anderer Punkt, ja, was am Samstag gar nicht so rauskam, spielentscheidend. Und weil das relativ unauffällig passiert ist. Und das möchte ich mal anhand der Zahlen belegen. Und zwar geht es um unsere Zentrale. Die hat wenig nach vorne entwickelt, da komme ich gleich auch nochmal drauf. Also wir haben wenig ja uns tatsächlich dann auch rausgearbeitet, fand ich, also zumindest in der ersten Halbzeit, in der zweiten hatten wir ja dann noch ein paar Chancen mehr. Aber so am Anfang war es dann doch ein bisschen zäh, möchte ich mal sagen. Und dass aber trotzdem wir das Spiel gewonnen haben, lag an unserer sehr, sehr stabilen Zentrale. Maximilian Arnold auf der 6 unterwegs gewesen, 71% Zweikampfquote und 78% Passquote. Xaver Schlager hat auch gut abgeliefert, 62% Zweikampfquote, 85% Passquote. Und Admir Mehmedi auf der 10, die Position, die ihm offensichtlich am besten liegt bei uns, da vorne, 62% Zweikampfquote und 71% Passquote, wahrscheinlich dem geschuldet, dass er öfter mal auch dann die Risikovariante gewählt hat. Dazu ja nochmal da den Pfostenschuss und den einen, ja, den der Torwart stark hält, auf der Linie mit zwei richtig dicken Chancen auch noch ausgestattet. Admir Mehmedi, dann, wenn die reingehen, dann hast du natürlich voll, ganz viel eher Klarheit und dann gewinnst du das Spiel auch noch deutlicher als jetzt mit dem 2-1 in der letzten Minute. Aber, um das nochmal klar zu sagen, wenn du so stabil in der Zentrale bist und da dann auch diese Zweikämpfe gewinnst, die Zweikampfhoheit hast, dann kann der Gegner natürlich fast gar nichts entwickeln und deswegen hast du dann auch die Möglichkeit, glaube ich, dann über außen umzuschalten und da kommt jetzt das große Aber. Das hat der VfL aus meiner Sicht viel, viel, viel zu wenig gemacht. Also da ist noch ordentlich Arbeit für den Trainer, für Oliver Glasner. Denn, und das muss ich ganz ehrlich sagen, wir betreiben einen unwahrscheinlich hohen Aufwand. Ja, einen unwahrscheinlich hohen Aufwand, den Ball hinterher zu jagen, den Gegner zu stellen. Dann macht der Gegner entweder den Fehlpass oder er spielt den Ball ins Aus. Oder wir haben dann den Ballbesitz durch den langen Schlag hinten raus. Und dann machen wir damit nichts. Es ist ganz, ganz häufig so, ist mir aufgefallen, dass wir dann den Ball erobert haben. Da gibt es den Einwurf. Und wo landet der Einwurf? Wieder beim Gegner. Also da muss der VfL aus diesen Sachen, wenn man sich dann schon, wenn man so viel investiert, ja, in diesen Ballbesitz und dann so viel rausholen will oder sag mal so viel reinsteckt, da muss man auch was rausholen im Sinne von, dass danach dann auch tatsächlich wieder eine ja, gefährliche Geschichte entstehen könnte, wo dann auch eine neue Torschance kreiert. Da haben wir uns auch wieder so ein bisschen schwer getan, fand ich. Da muss dann gerade auch, was die Offensivleistung angeht, noch ein Schippchen draufgelegt werden. Denn, und das hat man dann auch gesehen, wenn man dann hier sich dann Renato Steffen zum Beispiel anschaut, ja, mit Zweikampfquote 33%, dann ein João Victor, ja, mit 25% Zweikampfquote nur und auch auf der anderen Seite Josep Brekalo mit 40%, das ist noch einigermaßen im Rahmen, aber trotzdem, das ist, da setzt man sich zu wenig durch und ist zu wenig durchschlagskräftig. Josep Brekalo mit einem Torschuss ausgestattet, Renato Steffen mit dreien und dann auch João Victor vorne mit gar keinem Torschuss. Also das war eher, glaube ich, eine der schwächeren Partien auch von João Victor. Das ist insbesondere, wenn man da als Sturmspitze vorne mit aufläuft, natürlich leider viel zu wenig, um, wenn man dann auch sagt, hier, wir haben ja, ich kann es gar nicht glauben, 11 Ballkontakte. Ja, also da lief das Spiel komplett an dir vorbei und dann muss man sich auch fragen lassen, ist das dann die richtige Aufstellung gewesen, dann auch vorne im Sturm. Ansonsten noch, ja, gebe ich es natürlich ungern zu, aber es ist so, die Lenny-Serie ist gerissen. Der FC Augsburg ist 117 Kilometer gelaufen und damit 3 Kilometer mehr als der VfL. Gut, wir haben das Spiel gewonnen, muss man sagen. Lenny-Serie hat nicht gehalten. Normalerweise spielst du unentschieden wahrscheinlich und dann hast das Spiel eben nicht gewonnen, weil du weniger investiert hast als der Gegner. Aus meiner, so ja meine Theorie. Kurioserweise ist genau dasselbe passiert beim Auswärtsspiel in Augsburg in der vergangenen Saison. Da war der VfL auch Sieger und hat am Ende weniger Kilometer auf der Uhr gehabt. Also irgendwas mit Augsburg und dem VfL scheint da zu sein, wenn die Spiele in Augsburg stattfinden. Ich werde das natürlich weiter beobachten und euch da auf dem Laufenden halten. Ja, und überhaupt das Spielgeschehen nochmal von Augsburg, aber natürlich auch den Blick nach vorne auf die kommenden Aufgaben und natürlich die Situation beim VfL Wolfsburg generell möchte ich gerne jetzt auch besprechen mit meinem ersten Gast. VfL intern. Ja, mein erster Gast im Wölferadio heute ist ein besonderer Gast, denn er steht normalerweise bei uns vor der Nordkurve und heizt uns ordentlich ein. Das ist unser Stadionsprecher Georg Pütsch. Grüß dich, Georg. Servus, mein Lieber, grüße dich auch. Erste Frage natürlich nach dem eigenen Befinden. Wie geht's dir denn so gesundheitlich und wie hast du die letzten Wochen so zugebracht? Gesundheitlich alles gut. Ich habe keinerlei Corona-Anzeichen, darüber freue ich mich. Ja, ansonsten ist, ja, da geht es mir, glaube ich, wie allen auch. Das ist total speziell und man hat so hin und wieder das Gefühl, man müsste sich mal kneifen. Weil keiner kann es ja so richtig fassen, was hier so gerade um uns herum passiert. Also auch wenn das jetzt schon länger als 2 Monate so geht, trotzdem, ich gewöhne mich da nicht dran. Ich finde es immer noch skurril. Und jetzt, wo es auf unser erstes Corona-Heimspiel zuläuft in der Bundesliga, führt das nicht dazu, dass ich das weniger skurril fände, sondern eher im Gegenteil. Also das ist nach wie vor total merkwürdig. Ja, so geht es mir ja auch. Wir haben das ja am Samstag kommentiert, da im leeren Fansaal. Und man hat so ein bisschen Sky-Atmo im Hintergrund gehabt. Aber ansonsten war es natürlich schon eine merkwürdige Geschichte, da diesen den Geisterspielen einfach zu folgen. Und da kommen wir ja gleich auch nochmal ein Stückchen weit drauf. Wie hast du denn das Spiel gegen Augsburg gesehen? Oder wo hast du es denn verfolgen können, sagen wir es mal so? Ich habe es zu Hause vom Fernseher geguckt, relativ alleine. Und also ich fand, das war ein gutes Spiel. Mir ging es wahrscheinlich wie den meisten anderen auch. Man hat so kein richtiges Gefühl, wo stehen wir gerade. Es ist ja tatsächlich ein bisschen wie nach einer Sommerpause. Ich fand, es sah gut aus, was die Jungs gemacht haben. Das sah nach Fußball aus. Ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, wir haben eine Idee, wie wir spielen wollen. Und dass es dann so Phasen gibt wie in der zweiten Halbzeit, wo der Gegner dann auch mal stärker wird und uns streckenweise ein bisschen das Heft aus der Hand nimmt. Auch damit hatte ich ehrlich gesagt gerechnet und insofern bin ich mit dem Gesamtverlauf des Spiels und vor allem mit dem Ergebnis eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Genau, das wollte ich nämlich fragen. Also wie die Truppe gefallen hat, das ist schon beantwortet, nämlich eigentlich ganz gut. Was hat dir denn besonders gut gefallen? Oder auch wer, sagen wir es mal so. Also ich reihe mich ein in die Reihe der Fans von Rasta-Rakete Kevin Babu. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen gehadert mit ihm in der Vergangenheit, gebe ich zu, habe mir das ein oder andere Mal gedacht, oh, da muss doch eigentlich noch mehr gehen, der kann doch eigentlich mehr, das haben wir doch schon mal gesehen. Und hatte tatsächlich jetzt das Gefühl, dem hat die Pause vielleicht ganz gut getan. Und ich fand das sehr überzeugend, was wir da abgeliefert haben, vor allem über die Außen. Das hat mir gut gefallen. Mir hat die ganze Körpersprache sehr gefallen. Dass Renato Steffen mit seinen gefühlten 1,52 dann tatsächlich zum Kopfballungeheuer weiterhin wird. Das war ja nicht sein erstes Kopfballtor, aber eins der schönsten, wie ich finde. Das hat mir natürlich besonders gut gefallen. Ansonsten insgesamt, ich fand die Jungs sahen alle gut aus. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es uns nach ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten am Anfang relativ schnell gelungen ist, unter diesen komischen, widrigen Umständen trotzdem in so einen Wettbewerbsmodus zu kommen. Und insofern insgesamt, muss ich sagen, unterm Strich im Rahmen der Möglichkeiten und mit den ganzen Umständen war ich eigentlich sehr zufrieden. gab ja sowieso auch ein paar Umstände beziehungsweise auch Umstellungen innerhalb der Mannschaft. Zum Beispiel hinten Marin Pongracic hat dann gespielt. Hat dich das überrascht, dass dann tatsächlich auch dann diese Corona-Pause die Stammelf nochmal durchgewürfelt hat, in Anführungsstrichen? Ich gebe zu, ich habe zwei, glaube ich, sogar dreimal hingeguckt, als ich die Startelf gesehen habe, weil ja die Innenverteidigung hat mich sehr überrascht. Mich hat auch überrascht, dass das Ginny nicht von Anfang an spielt. Also, er war auch überrascht, ja, sagen wir es mal so. Er war ja auch sagen wir es mal so, dass er nicht spielt. Ja, insofern bin ich in guter Gesellschaft. Nein, also mich hat die Startelf tatsächlich ein bisschen überrascht. Auf der anderen Seite, am Ende des Tages hat der Trainer natürlich recht, wenn er gewinnt und die drei Punkte mitnimmt. Was wir dann auf dem Platz gesehen haben, fand ich, wie gesagt, insgesamt auch sehr überzeugend. Und insofern alles richtig. Also auch bei Pongracic, weil du den ja angesprochen hast. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der Start war natürlich echt voll vermurkst mit dem Platzverweis. Das war sicherlich auch alles andere als das, was er sich vorgestellt hat. Und ich glaube, wahrscheinlich wird er der gewesen sein, der sich am allermeisten darüber geärgert hat, wie das gelaufen ist. Und vielleicht hat der eine oder andere ihn auch ein bisschen zu Unrecht in die Ecke des Bad Boys und des Heißsporns gestellt. Und insofern, wenn man was Gutes im Schlechten dieser ganzen Corona-Pause finden möchte, auch für ihn war vielleicht diese Pause ganz gut, um jetzt einfach nochmal so einen Restart für sich persönlich auch zu machen. Und ja, der erste Aufschlag war doch schon mal irgendwie ganz überzeugend. Last-Minute-Sieg in Augsburg, 2-1 gewonnen. Jetzt kommt am Samstag mit Borussia Dortmund natürlich ein ganz anderes Kaliber. Und der VfL hat sich, sofern zu lesen und auch mitzuhören, wurde ja auch schon angekündigt bei der OFC-Versammlung in der vergangenen Woche, der VfL hat sich dazu was Besonderes ausgedacht und du bist da sehr stark mit beteiligt. Worum geht's da genau? Wir feiern gemeinsam Welcome Home. Das ist der Gedanke. Uns allen fehlt natürlich das gemeinsame Beisammensein in der Volkswagen Arena, das Zelebrieren eines Heimspiels. Und gerade in so Zeiten, wo es einfach schwierig ist, die Menschen, die man gerne hat, um sich zu haben, müssen wir uns alle natürlich irgendwas einfallen lassen, wie wir das kompensieren. Und unsere Idee ist es, gemeinsam über eine Streaming-Sendung den Spieltag zu zelebrieren. Wir werden also ab 13.30 Uhr senden von den Türmen der Autostadt mit Blick auf die Volkswagen Arena und werden quasi gemeinsam das Warm-up vor dem Heimspiel ab 15.30 Uhr dann ein bisschen zelebrieren. Werden viel mit Fanclub-Vertretern reden, werden mit ehemaligen, aktuellen Mitgliedern der VfL-Familie Kontakt haben. Es wird natürlich auch Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen. Es gibt auch was zu gewinnen. Es ist kalt in der Regel und lässt sich am besten aus Flaschen genießen. Das kann man vielleicht noch dazu sagen, um mal anzudeuten, um welchen Preis es sich handeln könnte. Speiseeis! Ja, wird in größeren Gebinden geliefert und das wollen wir auch machen. Also wir versuchen insgesamt eine bunte Tüte zu füllen, wie wir uns, wenn wir schon nicht gemeinsam in der Volkswagen Arena sein können, die Zeit bis 15.30 Uhr vertreiben können und ein bisschen gemeinsam Zeit zu verbringen, ohne dass wir zusammen sein können. Und du machst das auch nicht alleine, moderativ da durchzuführen, sondern der Felix von Wölfe TV wird auch mit dabei sein, das Ganze. Kann ich dir schon ein paar Gäste entlocken, die da auflaufen werden? Nö. Okay. Also ja, ich mach das mit Felix zusammen, da freue ich mich sehr drauf. Felix ist ja der definitiv viel mehr so Stream- und Online-Erfahrung hat als ich. Ich bin ja tatsächlich jemand aus der alten analogen Welt. Ich stehe gerne vor echten Menschen im Stadion. Felix ist der sich da deutlich besser auskennt in dieser Welt. Und insofern versuchen wir gemeinsam da eine gute Zeit zu haben. Und wenn möglichst viele von unseren Fans dabei sind, dann freuen wir uns umso mehr. Ja, und hoffentlich ist das dann auch vom Ergebnis für den VfL erfolgreicher. Wir haben das ja in der Vergangenheit mal in der Markthalle gemacht, Facebook Live. Das war noch so vor Relegationszeiten. Da waren wir ja mit dabei, habe ich da mit moderiert. Und deswegen weiß ich, dass das ein ganz schönes Brett ist, da so ein paar Stunden rund ums Spiel da letztendlich zu füllen. Die Spieler haben sich ein Stück weit Normalität gewünscht, Georg. Wie stellt sich das dar? Also wie kann man überhaupt an so einem Spieltag ohne Zuschauer überhaupt irgendwie Normalität herstellen? Was glaubst du? Das ist schwierig. Also wir haben das ja bei dem Europa-League-Spiel im März gegen Donetsk, hatten wir das ja schon mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ein Geisterspiel, und das ist tatsächlich total merkwürdig. Also es fühlt sich an wie so ein Testkick irgendwo auf der Wiese, auf dem Trainingsplatz, aber es geht halt ja um richtig was, und insofern, das ist eine reine Kopfsache, und ich glaube, das wird auch das Entscheidende sein in den nächsten Wochen, auch bis zum hoffentlich dann erfolgreichen Ende dieser komischen Saison. Die Mannschaft, der es am besten gelingt, den Schalter im Kopf umzulegen und dieses ganze Merkwürdige drumherum auszublenden, die wird erfolgreich sein. Und damit sind wir dann auch bei uns, weil wir versuchen wollen, zumindest zu Hause, da wo wir es beeinflussen können, so viel wie möglich Normalität drumherum zu schaffen. Das heißt, wenn da schon keine Fans sind, wenn da schon keine Stimmung, keine Atmosphäre in der Arena ist, dann versuchen wir durch die Einlaufmusik, durch unsere Tormusik, vielleicht durch die Moderation an der einen oder anderen Stelle, zumindest den Spielern so ein ganz bisschen ein Gefühl von zu Hause und von Bundesliga zu geben. Und ja, alles das, was wir tun können, um darauf positiv einzuwirken, dass es gelingt, einfach diese besonderen Herausforderungen anzunehmen, das wollen wir versuchen zu tun. Und ich hoffe sehr, dass uns das gelingt. Wir haben schon, finde ich, schon am letzten Spieltag ja gesehen, dass es den Heimvorteil in der Liga ja offensichtlich nicht zu geben scheint. Ich glaube, wenn ich es richtig weiß, bis auf Dortmund hat kein Heimteam gewonnen. Insofern wäre ein guter Zeitpunkt, diese miese Heimstatistik vom letzten Spieltag an diesem Spieltag, wo wir zu Hause spielen, jetzt mal ein bisschen aufzuprobieren. Und die Fans können trotzdem ihren Beitrag leisten. Da können zum Beispiel die Fanclubs ihre Banner aufhängen in der Volkswagen Arena, wenn sie das gerne möchten, zur Unterstützung. Aber auch sogenannte Unterstützervideos drehen, die dann vor dem Spiel der Mannschaft auch auf dem Videowürfel gezeigt werden. Kannst du dazu nochmal was sagen? Ja, sehr gerne. Also die Idee ist tatsächlich, normalerweise, wenn Fans im Stadion sind, in der Kurve stehen, hat ja jeder auch so seine Rituale, hat so seine Lieblingsgesänge und seine ganz persönliche Herangehensweise, wie er unser Team anfeuern möchte. Das geht jetzt nicht, wir können nicht zusammen im Stadion sein, deswegen muss jeder vom Sofa aus versuchen, alles zu tun, was unseren Jungs hilft. Und die Idee ist, filmt euch zu Hause mit eurem Handy in einem kurzen Video. Das kann sein eure Motivationsrede. Ihr könnt gerne eine kleine Choreo auf dem Sofa veranstalten. Ihr könnt euer Lieblingslied singen. Ihr könnt euren Schlachtruf den Jungs zurufen. Ihr könnt euren Lieblingsspieler anfeuern. Was auch immer wichtig ist, mit dem Handy einfach quer filmen und uns schicken, und wir bauen die alle zusammen und werden die auf die Videowände draufspielen, wenn die Jungs beim Warm-up sind. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo sie es auch mitkriegen. Und es ist, wenn man so will, vielleicht sogar die noch direktere Möglichkeit, die Jungs zu erreichen als normalerweise, weil ihr seid in dem Moment auf der Videowand und könnt direkt mit unseren Jungs sprechen. Also insofern versuchen wir mal, das Positive zu sehen. Ihr seid noch ein Stückchen näher dran, auch wenn ihr zu Hause auf dem Sofa sitzt. Und wer das tun möchte, kann das machen. Schickt einfach das Video per WhatsApp an den VfL unter 0172 164 8891, 0172 164 8891. Jetzt gab es aber, Georg, auch von einigen Fans ein bisschen Kritik, insgesamt natürlich an der Situation, dass überhaupt weitergespielt wird in der Bundesliga, aber auch, dass Fans, ich sag mal, ersetzt werden durch meterlange Plakate auf den Tribünen oder dass Fangesänge eingespielt werden über die Tonspur. Wie findest du das? Wie stehst du zu dieser ganzen Thematik? Ich kann das absolut verstehen, habe damit auch meine Schwierigkeiten, gebe ich zu. Ich finde, Geisterspiel ist Geisterspiel. Insofern, ich sehe auch das, was die Gladbacher da machen mit ihren Pappkameraden, auch ein bisschen kritisch, weil niemand sollte sich auch nur eine Sekunde den Gedanken hingeben, man könne das irgendwie kompensieren. Auf der anderen Seite, und da sind wir jetzt bei den zwei Herzen, die da in meiner Brust schlagen, auf der anderen Seite müssen wir versuchen, irgendwie diese Saison zu Ende zu kriegen, damit die Liga eine Chance hat, so zu bleiben, wie sie ist, im Sinne von, dass alle Teilnehmer in Zukunft noch mit dabei sind. Es gibt ja offensichtlich, ich habe da keine Detailinformationen, aber es gibt ja offensichtlich auch Erstligisten, die finanziell, wirtschaftlich so dermaßen an der Klippe stehen, dass, sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden, es ein hohes Risiko gibt, dass wir sie in Zukunft nicht mehr in der Liga sehen. Das kann ich nicht wollen. So, und deswegen, es ist ein bisschen wie Gefrierpizza. Es erfüllt den Zweck, aber es macht keinen Spaß. Wir müssen versuchen, irgendwie diese Saison zu Ende zu bringen, damit wir eine Chance haben, dass die Bundesliga mit den 18 Clubs, wie wir sie kennen, auch in Zukunft erhalten bleibt und wir uns irgendwie in eine wieder bessere Zeit retten. Und da ist das wahrscheinlich der Kompromiss, mit dem wir leben müssen. Aber so zu tun, als wäre dieses Stadion nicht leer, Atmo einzuspielen etc., finde ich hochgradig schwierig. Insofern, da wäre für mich ganz klar die Grenze erreicht. Wie gesagt, ein bisschen müssen wir die Kröte schlucken. Das macht wahrscheinlich nur so mittelmäßig Spaß, aber wir müssen irgendwie jetzt gucken, dass wir das zu Ende kriegen und dann hoffen, dass alle, und da sind wir dann tatsächlich bei der einzigen Bitte, die ich hätte. Ich weiß, dass das vielen schwerfällt, da diszipliniert zu bleiben, aber ich glaube tatsächlich, dass das ist meine ganz persönliche Meinung, das, was jeder Einzelne von uns tun kann, damit diese Situation möglichst schnell vorbeigeht und wir alle wieder irgendwie ein Leben so leben können, wie wir uns das vorstellen, und dazu gehört für uns als Fußballfans natürlich auch der gemeinsame Samstagnachmittag in unserem Stadion. All das sollten wir tun, damit das möglich ist. Und insofern, auch wenn es schwerfällt, haltet Abstand, seid vernünftig und lasst uns bitte versuchen, gemeinsam alles dafür zu tun, dass wir bald wieder samstags in der Arena gemeinsam sind. Wichtiger Appell nochmal, du selber wirst ja eine Menge Platz haben um dich rum am Samstag im Stadion. Da bist du ja einer der wenigen, die da tatsächlich auch rein dürfen. Hast das gegen Donetsk schon mal erlebt? Muss man sich da besonders vorbereiten oder ist das, hast du da überhaupt, kannst du da überhaupt auf Spannung kommen, wenn man so schön sagt, wie so ein Spieler? Oder ist das alles so, naja, okay, jetzt bin ich halt hier und mache halt, aber im Grunde sieht mich ja keiner und hört mich auch keiner. Also ich bin tatsächlich mal gespannt, wie das jetzt am Samstag gegen Dortmund sein wird. Gegen Donetsk war es so, dass ich tatsächlich fast ein bisschen angespannter war als normalerweise, weil es einfach irgendwie so skurril ist drumherum und also die ganze Zeit irgendwie so, habe ich irgendwas übersehen, habe ich irgendwas vergessen, müsste ich nicht eigentlich jetzt dies machen oder das machen. Und es ist halt ein komplett anderer, es fühlt sich komplett anders an als normalerweise. So, das ist das eine. Während des Spiels ist es tatsächlich so, dass ich bei dem Donetsk-Spiel schon gemerkt habe, also wir hatten ja klar verabredet, wir spielen Tormusik und es gab auch den Wunsch von Marcel Schäfer beispielsweise, dass ich die Tormusik-Ansage auch genauso emotional mache wie immer. So, und dann fällt also das Tor und dann geht die Musik los und dann bin ich natürlich auch irgendwie so in meinem Tunnel drin und fange dann auch an zu sprechen. Und in dem Moment, wo ich meine eigene Stimme dann über die Beschallung höre in einem leeren Stadion, was ungefähr den Sound von einer Messehalle hat, erschrickst du dich dann selber und hältst gedanklich so einen Moment inne und denkst dir, warte mal, das stimmt ja gar nichts gerade. Und da ist halt dann tatsächlich die Herausforderung, dann trotzdem durchzuziehen und halt auszublenden, dass da jetzt niemand um dich rum ist, der jubelt und niemand wird dir antworten, wenn du den Torschützen ansagst. Aber es ist halt so. Also es ist Kopfkino, es ist ein bisschen Weltraumtennis, aber es geht halt nicht anders. Und ich hoffe einfach, dass ich... also am schönsten wäre es, wenn wir so 3 bis 7 Tore schießen am Sonnabend. Und ich verspreche, bei Tor Nummer 6 habe ich mich dran gewöhnt und dann sind wir auch bei 100%. Ja, bin ich mit dabei, kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, weil so in einem leeren Fanhaus den Torschrei ansetzen, das ist dann sowieso immer ein bisschen auch schwierig, kenne ich aus eigener Erfahrung, wenn da gar keiner sozusagen antwortet, in Anführungsstrichen. Kurz noch eine Frage, gegen Dortmund wird es jetzt so eine Aktion geben, wie mit der Live-Übertragung, mit dem Livestream, sind für den Rest der Saison weitere solche Aktionen geplant vom VfL? Also statt jetzt zumindest mir nicht bekannt, ich würde mal davon ausgehen, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie es ankommt, wie es funktioniert und wir haben ja alle keine Erfahrung damit. Also wir wissen alle nicht so richtig, wie entwickelt sich das alles, wie lange spielen wir, hoffentlich bis zum 34. Spieltag, aber wer würde heute darauf einen größeren Geldbetrag wetten, dass das alles so funktioniert? Wir können nur alle versuchen, alles dafür zu tun. Insofern, ich würde mal davon ausgehen, das ist so ein bisschen Fahren auf Sicht und Stand heute könnte ich da nichts ankündigen oder versprechen. Ich hoffe, es funktioniert gut. Ich hoffe, es gelingt uns, ein bisschen diesen Bogen zu spannen und die VfL-Familie zumindest virtuell ein bisschen zusammenzubringen und zu versammeln, dann wenigstens um ein virtuelles Lagerfeuer. Und wenn das gut funktioniert, dann Würde ich mich freuen, wenn wir es öfter machen. Mal gucken. Am allerliebsten wäre es mir allerdings, wenn wir uns tatsächlich mal wieder in echt sehen würden, alle. Wir sehen uns Samstag sehr wahrscheinlich in echt, erstmal würde ich sagen. Aber ich kann dich natürlich nicht entlassen, ohne dass du mir einen Tipp sagst. Wie geht's aus gegen Borussia Dortmund? Naja, ich meine, ich habe die Messlatte ja gerade schon mal hochgelegt irgendwie und habe schon mal angekündigt, dass beim 6. Tor ich dann auch endgültig auf Betriebstemperatur bin. Also ganz so üppig wird es natürlich nicht sein. Aber ich glaube schon, dass es eine Möglichkeit gibt, wenn wir tatsächlich unser Bestes geben und das Herz auf den Platz lassen im Rahmen der Möglichkeiten mit den äußeren Bedingungen, dass wir dann auch Dortmund zu Hause schlagen können und tippe deswegen auf ein 2:1. Sehr optimistisch, der Georg Pötsch, unser Stadionsprecher, am Samstag dabei, sowohl bei der VfL-Livestream-Sendung im Internet als auch dann hinterher im Stadion. Und ja, ich wünsche mir, dass du 6-mal jubeln darfst gegen den BVB. Ich alleine glaube es. Ja, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber man soll ja natürlich auch nicht unoptimistisch oder pessimistisch, wie es besser heißt, ins Spiel gehen. Deswegen wird das schon irgendwie hinhauen, dass wir da vielleicht gegen den BVB tatsächlich einen Punkt mitnehmen. Und ja, das war Georg Pötsch, unser Stadionsprecher. Ich danke dir recht herzlich fürs Gespräch. Sehr gerne, freue mich auf Samstag. Kurzpassspiel. Ex-VfL-Spieler Stefan Effenberg hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Nicht nur seine merkwürdigen Ansichten innerhalb der Corona-Krise, wenn er dann im Doppelpass sitzt. Ja, das ist eine Geschichte, logisch. Aber er hat jetzt auch aufgehört bei Bayer Uerdingen. Ich glaube, nur nach einem halben Jahr. Seine größte Leistung war, ein Hotel zu buchen, wo es keinen Trainingsfußballplatz nebenan gab, sondern nur einen Golfplatz. Ja, insofern ist man wahrscheinlich auch gar nicht so böse, dass man den Tiger wieder los ist. Ja, aber eigentlich ist schon klar, was jetzt kommt, denn mit so einer beeindruckenden Vita im Fußballmanagement-Bereich, da ist man auf alle Fälle Kandidat für einen Aufsichtsratsposten bei Hertha BSC. Bayern-Keeper Manuel Neuer hat seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. Auch ganz ordentlich, glaube ich, bis 2023 oder was. Und ja, das bringt natürlich den neuen Bayern-Keeper, den Kollegen Nübel, der von Schalke dahin wechseln will, ein bisschen in Bedrängnis. Hat wohl gedacht, er könnte dann neue Nummer 1 werden. Ja, Schalke hat schon angeboten, den Nübel behalten zu wollen. Allerdings nicht als Torhüter, sondern als Fleischverpacker bei Tönnies in der Fabrik. Augsburg-Trainer Heiko Herrlich ist nochmal zu Kreuze gekrochen wegen seiner nächtlichen Ausflugsaktivitäten oder Einkaufsaktivitäten. Da musste er ja mal ganz schnell nochmal in den Drogeriemarkt. Inzwischen ist auch rausgekommen, warum Augsburg sich überhaupt für den Kollegen Herrlich entschieden hatte. Und Manager Stefan Reuter hat das nochmal ganz klargestellt. Von allen Kandidaten hätte Heiko Herrlich die weichesten Hände gehabt. Kombinationsspiel. Ja, Kombinationsspiel im Wölferadio, da seid ihr gewohnt, dass ich den kommenden Gegner mit einem Gast bespreche, der sich da besonders gut auskennt. Hat diesmal leider nicht geklappt, kurzfristig abgesprungen. Insofern muss ich jetzt ein bisschen selber den kommenden Gegner analysieren. Aber das fällt natürlich selten so einfach, wie es dann auch jetzt bei Borussia Dortmund der Fall ist. Ja, ist ganz klar, was da auf uns zukommt. Topmannschaft der Liga, Meisterschaftskandidat. Hat Emre Can ja jetzt nochmal da auch untermauert, dass man nicht nach Dortmund gewechselt sei, um da einfach nur Tabellenzweiter zu werden, sondern man möchte gerne Titel sammeln. Das ist natürlich dann der Anspruch. Und ja, haben ja auch beim Spiel gegen Schalke gezeigt, wo der Hammer hängt. Also so ein Derby, da mal eben 4-0 dann den Gegner wegzufiedeln, das ist dann schon mal eine besondere Geschichte. Müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden, wer da alles auf dem Platz steht. Also das auch selbst wenn Marco Reus ausfällt, haben die immer noch eine ganz, ganz besondere Truppe da. Das wird schwer genug, am Samstag da einen Punkt mitzunehmen. Nichtsdestotrotz muss man auf eine Sache, glaube ich, besonders Wert legen, oder da muss Oliver Glasner, glaube ich, ansetzen, weil das ist den Schalkern ganz, ganz übel bekommen, möchte ich mal sagen, nämlich diese Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Wenn Dortmund, und da erzähle ich jetzt auch kein Geheimnis, wenn Dortmund da die Möglichkeit hat, umzuschalten, dann sind die mit ihren schnellen Leuten, dann sind die ruckzuck vorne, so sind, glaube ich, 3 der 4 Tore gefallen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann finden Leute wie Julian Brandt die Lücke, dann hast du einen absoluten Knipser vorne. vorne mit Haaland und auch die Außen, insbesondere mit Hakimi, aber auch natürlich dann so ein Spieler wie Sancho oder natürlich auch Hazard. Das sind alles so Spieler, die dann natürlich die Geschwindigkeit mitbringen und die kannst du dann, glaube ich, auch Akanji noch zu nennen, die kannst du dann nicht halten. Ja, deswegen müssen wir sehr, sehr darauf achten, dass wir dem BVB diese Räume nicht anbieten. Ja, was haben sie sehr gut gemacht? Also das ist, da sieht man dann halt auch mal, wie die Spitzenmannschaft, muss man leider dann neidlos auch anerkennen, mit 85% Passquote. Also die haben so gut wie keinen Fehlpass gespielt. Die sind dann unwahrscheinlich sicher, was das halt angeht. Sind auch zweikampfstärker gewesen als die Schalker. Klar, gut, bei einem 4-0, da kann man das natürlich dann auch leichter dann wahrscheinlich auch nach Hause spielen, als es sonst immer der Fall ist. Und natürlich die Laufleistung, da hat denen so ein unterdurchschnittlicher Wert, glaube ich, 109 Kilometer als Team, wobei die Schalker noch 2 Kilometer weniger gelaufen sind. Also wenn wir da richtig reinlegen und wenn wir da unsere Stärke ausspielen, vorne natürlich auch mit Wout, dann rechtzeitig anlaufen, um dann die Möglichkeit dann auch zu nutzen, den BVB seinerseits zum Ballverlust zu zwingen, dann könnte vielleicht auch was gehen, wenn wir dann auch tatsächlich mal das Umschaltspiel so spielen, wie es Oliver Glasner, glaube ich, auch machen möchte. Aber wie ich ja auch gerade schon im Analyse des Augsburg-Spiels gesagt habe, was uns nicht immer gelungen ist, dann auch tatsächlich Torgefahr zu entwickeln. Sollte uns das gegen den BVB gelingen und die Räume dann auch, wir sollten dann die Räume haben, denn ich gehe mal davon aus, dass Lucien Favre da ein dominantes Spiel auch von seiner Mannschaft erwartet, dann hier beim Gastspiel in Wolfsburg. Sollte uns das gelingen, dann haben wir vielleicht dann auch eine Möglichkeit, dann auch vielleicht was mitzunehmen und noch ein bisschen das Spiel offen zu gestalten und dann tatsächlich auch die Überraschung zu schaffen. Ja, sehr gelobt worden ist ja dann auch ein Spieler wie Julian Brandt. Da schauen wir natürlich auch nochmal auf die Zahlen. 53% Zweikampfquote, 75% Passquote, über 11 Kilometer die Laufleistung da im zentralen Mittelfeld. Das sind sehr, sehr gute Werte, hat 2 Tore vorbereitet. Das ist natürlich dann auch eine Assist-Wertung, schlägt sich dann gleich mal nieder, möchte ich mal sagen. Aber wie gesagt, auch die Zweikampfquote, da so die Präsenz, sieht man ja auch Julian Brandt, unserem Ex-Jugendspieler, ja auch nicht immer gleich an. Ne, kommt ja ein bisschen bubihafter her, aber das täuscht massiv und da müssen wir sehr, sehr genau aufpassen. Natürlich den anderen Shootingstar müssen wir auch nochmal drauf schauen. Ein Spieler wie Erling Haaland, der ja der absolute Knipser ist da vorne. Gar nicht so auffällig gespielt. Für einen Stürmer durchschnittliche 40% Zweikampfquote, 55% Passquote. Also dem gelingt auch nicht alles. Ja, aber der gibt eine Vorlage, der schießt ein Tor, der hat 2 aufs Tor geschossen, davon 1 Tor gemacht. Das ist schon, das spricht natürlich dann letztendlich für ihn. Natürlich diese unwahrscheinliche Präsenz dann auch vorne im Sturm. Ja, und da gilt es dann natürlich dann aufzupassen. Jetzt bin ich natürlich nochmal gespannt, dann auch so wie Spieler Delaney, lange verletzt gewesen, oder auch ein Daoud, der gespielt hat, waren jetzt auch nicht immer erste Wahl beim BVB. Da müssen wir dann mal gucken, wie es dann auch letztendlich dann am Samstag sein wird. Daoud ein gutes Spiel gemacht, zumindest was die Passquote angeht, 89%, aber tatsächlich sehr schwach in der Zweikampfquote mit 23% für einen Spieler in so einer zentralen Position. Ich erinnere da nochmal an das Gespräch oder an die Analyse von vorhin, wo wir sehr, sehr stark waren mit Arnold und mit Xaver Schlager. Das könnten wir natürlich, wenn wir da die Zentrale für uns gewinnen könnten, dann haben wir sehr, sehr gute Chance, denn Delaney mit 44% Zweikampfquote da im zentralen Mittelfeld auch nicht überragend, allerdings überragend dann eine Passquote von 91%. Da passiert, glaube ich, dann wenig, wenn er den Ball am Fuß hat, dem spielt er halt dann mal locker zum Mitspieler. Ja, also müssen wir mal drauf gucken. Ich glaube, die stabile Zentrale wird für uns das entscheidende Mittel sein, dass wir da dem BVB nicht die Möglichkeit geben, dann beim Umschalten in die Kontersituation zu gelangen. Und wenn wir das hinbekommen, dann könnte es am Samstag auch gut aussehen. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan ruft seine Mama an und sagt: Mama, ich habe mich verfahren, hilf mir. Sagt die Mama: Okay, siehst du irgendwo ein Schild? Ja. Und was steht drauf? Kartoffeln, 500 Meter rechts. Faninfos. Das Thema Dauerkarten war ja eins, insbesondere für die aktuell laufende, aber auch für die kommende Saison. Und da gibt es laut VfL jetzt 5 mögliche Rückerstattungsoptionen für die anstehenden Geisterspiele. Die Dauerkartenbesitzer werden da in Kürze zu diesem Thema persönlich angeschrieben. Und da soll es natürlich auch Infos geben, wie es dann mit der kommenden Saison weitergeht. Und da wird es dann natürlich auch um die veränderten Zeiträume gehen, Start des Umsetzungstools, Vorverkaufsstart und so, oder beziehungsweise Verkaufsstart. Das sind natürlich alles Sachen, um die da ja dann auch nochmal ausgearbeitet werden müssen. Und wichtig ist aber erstmal, dass das, ja, das, was momentan passiert, nämlich die aktuell laufende Saison, noch abgewickelt werden muss. Und dann werden auch die notwendigen Erstattungen dann auch bearbeitet sein. Und auch bei den Wölfinnen geht die Saison weiter. Freitag, 29. Mai um 14 Uhr ist das erste Spiel wieder nach der Corona-Pause. Dann kommt der erste FC Köln ins AOK-Stadion. Und 8 Tage später, dann 6. Juni, Anschluss um 13 Uhr, ist der erste FFC Frankfurt zu Gast im Allerpark. Also Heimspiele kann man dann hier nochmal genießen hier an den Wochenenden, wenn man dann auch zu den Wölfinnen gehen möchte. Und ja, insbesondere Ralf Kellermann, der sportliche Leiter bei den VfL Frauen, der hat sich da gefreut, sagte, ja, das haben wir nur endlich auch mal Planungssicherheit. Und dann setzen wir jetzt unsere Vorbereitung auf den Wiederbeginn wie geplant fort. Weiterhin leider geschlossen bleiben muss der Fansaal, außer natürlich für uns, wenn wir das Wölfradio da übertragen, in den kommenden Wochen. Am Samstag, wie gesagt, ja erstmal aus der Autostadt, aber für alle Fans, die gerne dann auch die Spiele der Wölfe im Fansaal verfolgen möchten, das geht leider erstmal nicht. Und insofern ja, müssen wir dann erstmal ein bisschen abwarten, wann das denn wieder passig und möglich gemacht werden kann. Wir sind am Samstag auch mit dabei bei der VfL Live-Show, habt ihr ja vorhin schon gehört von Georg Pötsch, die genauen Umstände. Und wir werden kommentieren und das werde ich tun wieder mit dem Kollegen Roy Präger, dem einen oder anderen von euch vielleicht bekannt. Der liebe Roy ja schon öfter mal zu Gast gewesen bei uns hier bei Wölfe Radio Arena Live. Wir werden das Spiel gegen den BVB dann auch aus der Autostadt dann kommentieren für euch. Schaltet gerne rein, wölferadio.de. Immer eine Viertelstunde vor Spielbeginn sind wir auf Sendung. Und dann begleiten wir euch das Spiel durch die grün-weiße Brille. Wer Bock hat, gerne dann auch einschalten. Wie gesagt, wölferadio.de. Der VfL Podcast. Und damit sind wir am Ende des Wölferadio für diese Woche. Endlich mal wieder so eine halbwegs reguläre Ausgabe, die ich hier absolvieren durfte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne über die sozialen Netzwerke bei Facebook, Instagram, bin ich ja auch vertreten, beziehungsweise sind wir auch vertreten. Und natürlich beim Wolfsblog, wie immer, gerne rein in die Kommentare, wie ihr die Sendung fandet. Was ihr auch gerne mal besprochen haben möchtet, können wir gerne alles hier auch dran ausdiskutieren. Insbesondere dann auch die Situation rund um die Geisterspiele und natürlich die Leistung unseres VfL. Ja, und ansonsten hoffe ich natürlich darauf, dass sich das Erfolgserlebnis gegen Augsburg wiederholen lässt und wir ja einigermaßen anständig die Saison dann auch zu Ende bringen. Geht ja um einiges, ne? Auf dem Weg nach Europa war so das Einstandsjingle. Wir sind jetzt 6. Wenn jetzt die Saison abgebrochen werden würde, hätten wir sehr gute Chancen, dann international zu spielen. Das darf man ja auch bei Corona und drumherum alles nicht vergessen. Da geht es ja dann doch auch sportlich um einiges, auch wenn vielleicht jetzt bei einigen nicht so die richtige Lust auf ja, das Saisonfinale aufkommt, wie es vielleicht sonst so im Mai der Fall ist, wenn es dann anfängt zu kribbeln, wenn es dann richtig zur Sache geht und tatsächlich auch um was geht. Der VfL auf Platz 6 haben alle Möglichkeiten, jetzt dann auch nach Europa einzuziehen in der kommenden Saison. Das wäre bei allem vielleicht nochmal ein persönlicher Abschluss. Fände ich eine ganz coole Geschichte. Wenn wir das schaffen sollten oder schaffen würden, müssen wir alle mal auch die Daumen drücken und dann hoffen wir, dass wir uns natürlich auch irgendwann persönlich wieder im Stadion wiedersehen. Bis dahin erstmal Geisterspiele und alles, was so drumherum überhaupt möglich ist. Und ja, das ist nun mal der Stand der Dinge. Da müssen wir durch. Ja, insofern hoffe ich, dass es euch gut geht, euch weiterhin gut geht, dass ihr gesund bleibt und dass der VfL gegen den BVB was holt. Und dann sage ich, was ich immer sage am Ende. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du, immer